Sie, die anderen, sagten: O Musa, gewiss werden wir es niemals betreten, solange sie darin sind. Geh doch du und dein Herr hin und kämpft. Wir werden hier sitzen bleiben. Also ihre Absicht steht fest. Sie haben absolut nicht den Willen, sind nicht bereit, das auch nur zu versuchen. Und ihre Absicht ist, noch nicht mal die Absicht ist da, es zu versuchen. Und es ist, als ob sie schon das Wissen über das Verborgene haben und schon wissen, was ihnen passieren würde und deswegen sich einfach verweigern. Ja, und solch eine Gemeinschaft, die das Sitzen vor dem Aufstehen und Handeln bevorzugt, solch eine Gemeinschaft kann keine wirkliche Arbeit verrichten. Ja, und dann machen wir das meistens auch so, dass es eigentlich bei uns an Entschlusskraft mangelt und wir dann aber anfangen, die Umstände oder die anderen zu beschuldigen. Ja? Musa a.s. sagt dazu, er sagte: Mein Herr, ich habe ja nur Macht über mich selbst und meinen Bruder, darum unterscheide uns von dem Volk der Frevler. Ja, Volk der Frevler, die nicht mal bereit sind, einer Herausforderung einzugehen, um etwas zu erreichen. Das war ja ihre Heimat, für die sie sich einsetzen sollten, Philistin. Ja? Und hier sehen wir auch, Bani Israel war ja jahrzehntelang in der Knechtschaft, hatte sich schon befunden unter Pharaon, unter den Ägyptern. Und die Knechtschaft formt also auch die Gedanken und die Willenskraft von einem Volk, von einer Gemeinschaft. Ja, das Denken eines Knechts ist gefügsam, es ist nicht eigenständig, es führt zu niedriger Entschlusskraft, es führt auch, wenn wir so wollen, zu einer Art von Feigheit. Und solche werden von Tyrannen noch mehr unterdrückt. Und selbst wenn diese nicht da sind, die Tyrannen, dann hat man trotzdem eine Furcht vor ihnen, die einen nicht wirklich handeln lässt, sondern einen, ja, wie man sagt, die Angst lähmt, die einen wirklich in einem solchen Zustand verlässt. Was wird nun mit Bani Israel passieren? Sie sollten nun in einer solchen Härte oder harte Umstände gebracht werden, die sie nun formen sollten, die sie dazu befähigen und erziehen sollten, Entschlusskraft, Willenskraft, Mut und alles, was dazugehört, zu entwickeln. Und deswegen sollten sie nun 40 Jahre lang in der Wüste umherirren und eine komplett neue Generation, wir wissen, in 40 Jahren wachsen die noch jung sind, heran und bilden eine komplett neue Generation, die sollten dann heranwachsen in diesen Umständen und dann würden diese später Philistin, ihre Heimat, betreten. Herr Allah sagte: Gewiss, so soll es ihnen denn für 40 Jahre verwehrt sein, während derer sie auf der Erde umherirren. So sei nicht betrübt über das Volk der Frevler. Diese wollen nicht gehen? Gut, dann dürfen die 40 Jahre lang werden für sie die Tore zu sein. Sie werden jetzt nicht mehr hingehen können. Und sei nicht betrübt, denn solche, die ja so vor Angst gelähmt und nein, ja, wir können nicht, wenn die erst weg wären, wenn die Umstände anders sind, dann handeln wir, die so reden, die sind ja auch oft im Selbstmitleid verfallen. Ja, das kann auch oft passieren. Und das sind, wir sind, alle sind gegen uns und deswegen sind wir so schwach und wenn das so und so nicht wäre und wir Armen, ja, wie heute auch leider oft bei Muslimen dieses Gedankengut zu finden ist, dass alle sind gegen uns verschworen, wenn das nicht so wäre, dann wären wir anders. Nein, das Handeln des Menschen ist ihm allein zur Verantwortung gegeben worden. Und natürlich gibt es Hindernisse, natürlich gibt es auch Feindschaften, aber letztendlich macht doch jeder von uns trifft seine eigene Wahl. Ja, und jeder wird auch nicht mehr von ihm abverlangt werden, als er zu leisten vermochte. Ja, Allah ist nicht ungerecht und Allah ist auch nicht hart gegenüber seinen Dienern. Ja, wenn wir selber Undank erweisen gegenüber der Aufgabe, die Allah uns gegeben hat, seinen Dien zu verbreiten, und wie Bani Israel, die Imama von Allah bekommen hatten, die sollten vorausgehen, den Dien leben, praktizieren und es zu anderen Völkern bringen, den Dien auf der Erde Allahs verbreiten. Und wenn jemand dann diese Aufgabe selber lässt und sagt, das ist mir zu schwer, ich möchte das nicht, dann sagt Allah, sei nicht betrübt über ein Volk der Frevler. Und verließ ihnen die Kunde von den beiden Söhnen Adams. Der Wahrheit entsprechend, als sie ein Opfer darbrachten. Ja, das ist die Geschichte von Qabil und Habil, die beiden Söhne von Adam a.s., der erste Mensch, der auf die Erde geschickt wurde. Beide brachten ein Opfer dar, also sie opferten für Allah, so wie wir bei Hajj zum Beispiel opfern. Da wurde es von dem einen von ihnen angenommen, während es vom anderen nicht angenommen wurde. Der sagte: Ich werde dich ganz gewiss töten. Ja, also von Qabil wurde das Opfer nicht angenommen, von Habil schon. Und da gab es damals gewisse Zeichen, die zeigten, dein Opfer ist angenommen und deins nicht. Und anstatt, ja, und Allah akzeptiert nur, genau wie Habil jetzt auch antwortet, der andere sagte, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Die Gottesfürchtigen, die aufrichtig nur für Allahs Wohlgefallen opfern, aus freien Willen und gerne opfern. Ja, die Aufrichtigkeit spielt hier vor allem eine große Rolle. die Gottesfurcht. Und das machen wir ja auch oft. Beide hatten ein Opfer gebracht, also beide sind sogar aus demselben Elternhaus und beide tun äußerlich betrachtet identisch gleiche Tat. Aber im Ergebnis sind sie grundverschieden. Von einem wird sie akzeptiert und der andere, sein Opfer wird nicht akzeptiert. Und dieser andere, anstatt die Lösung, sprich das Problem, warum sein Opfer nicht akzeptiert wurde, anstatt das Problem in sich selbst zu suchen, dass vielleicht mangelt es bei mir an Aufrichtigkeit, was tut er? Er schlägt um sich und sagt, ich werde dich töten. Ich werde dich töten, dessen Opfer akzeptiert wurde, als ob das irgendwas an seiner Aufrichtigkeit verändern würde. Ja, und das machen wir leider auch oft im Leben, dass wenn wir etwas nicht leisten können, nicht wollen, etwas nicht geschafft haben, etwas wir nicht akzeptiert wurden oder etwas von uns nicht akzeptiert wurde, dann anstatt, dass wir in uns blicken und sagen, okay, wo hat es gemangelt? Das ist auch die Verteilung von Allah, ich muss das auch akzeptieren. Ich muss aber auch Rückschau halten und schauen, vielleicht hat es bei mir an Entschlusskraft, an Aufrichtigkeit etc. etc. gemangelt. Anstatt dass wir das tun, schlagen wir um uns herum und sagen, nein, es ist eine Ungerechtigkeit und jeder, der da besser dasteht als ich, der ist eigentlich der Ungerechte und ich werde das wieder von ihm hinwegziehen. Ja, und das ist genau das, was wir eigentlich Neid nennen würden. Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich meine Hand nicht nach dir ausstrecken, um dich zu töten. Ich fürchte Allah, den Herrn der Welten, der Herrn der Weltenbewohner. Ja, Habil ermahnt hier seinen Bruder und gibt ihm nochmal guten Rat, dass, schau mal, das ist ein großes Unrecht, was du da sagst. Selbst wenn du das tust, würde ich das nicht tun, weil es ein solches Verbrechen ist. Ich will, dass du meine und deine Sünde auf dich lädst und so einer von den Insassen des Höllenfeuers sein wirst. Das ist der Lohn der Ungerechten. Ja, er warnt hier nochmal. Guck mal, schau auf die Konsequenz dessen, was du da gerade tun willst. Doch machte ihn seine Seele willig, seinen Bruder zu töten. Also die ganze Ermahnung, Warnung, Lehre, Belehrung nützte nichts. Er war so blind vor diesem Neid, dass er doch nicht davon abließ und sein Nefs ihn es willig machte. Also sein Nefs, seine innere Wünsche und Triebhaftigkeit und sein inneres Ego ließ ihn nicht in Ruhe, sondern machte ihm das, was offenkundig schlecht und verwerflich ist, der Mord deines eigenen Bruders, machte ihm das offenkundig Verwerfliche akzeptabel und schön. Ja, und das ist das, was wir auch oft machen. Wir wissen genau, etwas ist falsch, es ist nicht in Ordnung, es ist ungerecht, wie auch immer. Doch reden wir uns ein, dass wir können ja nicht anders. Man zwingt uns dazu, der andere hätte ja auch so gehandelt, so schlimm kann das ja nicht sein, wir tun ja sonst viel Gutes. Ja, das sind alles diese Einflüsterungen von uns selbst, damit wir uns selber irgendwie schönreden, dass eigentlich ist ja nicht so schlimm, was wir da tun wollen. Ja, und das ist eine ganz, ganz große, gefährliche Falle, in die wir selber reintappen, indem wir die Sünde nicht mehr als das betrachten, was sie ist, als verwerflich und abscheuliches Handeln und Werk von eines Sünders. Hier ging es also so weit, dass sein Nefs, seine inneren Triebe, sein Ego ihn so sehr verführte, dass er sogar zu dieser Tat hinschritt, Hand gegen seinen eigenen Bruder zu erheben. Da machte ihn seine Seele willig, seinen Bruder zu töten, und so tötete er ihn, und er wurde einer von den Verlierern. Da schickte Allah einen Raben, der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er die böse Tat an seinem Bruder verbergen könne. Ja, weil das war der erste Mord in der Geschichte der Menschheit. Die Menschen waren ja erst seit kurzer Zeit überhaupt auf der Erde. Und es musste quasi Qabil noch beigebracht werden, wie man eine Leiche vergräbt. Das Begräbnis war noch nicht bekannt. Ja, und das zeigt uns auch, Allah schickte einen Raben, um ihm dieses Wissen mitzuteilen. Und das zeigt uns, wir lernen von überall, sogar von den Vögeln. Ja, diese Einstellung, dass nein, ich bin schon so wissend, dass ich von nirgendwo mehr nehmen muss, das ist keine gläubige Einstellung. Das ist keine gläubige Art und Weise. Ja, der Gläubige zieht Lehre von wo immer es ihm möglich ist. Und auch diese Art und Weise, dass nein, weil derjenige redet, deswegen werde ich ihm erstmal gar nicht zuhören. Oder weil der und der was erzählt, deswegen gehe ich gar nicht dahin. Ja, diese Kleinherzigkeiten und diese Engherzigkeiten sind uns bestimmt allen mehr oder weniger bekannt. Sondern nein, man kann ja wenigstens zuhören. Natürlich ist es nicht verpflichtend, aber man kann ja jemand auch eine Chance geben. Und wir haben alle einen eigenen Verstand und man kann das Gute nehmen und das Schlechte lassen. Wer ist schon auf dieser Welt fehlerlos? Ja, diese Voreingenommenheit, diese Engherzigkeiten, die sind nicht unbedingt uns nützliche Charaktereigenschaften. Ja, und die Weisheit und das Gute, das steht dem Gläubigen zu, er soll es nehmen, von wo immer er es findet. Er sagte, o wehe mir, war ich unfähig zu sein wie dieser Rabe und die böse Tat an meinem Bruder zu verbergen? Also, er hatte ja diesen Hochmut, das wieso war meine Tat nicht angenommen? Ja, und jetzt merkt er, dass bin ich nicht mal fähig, wie ein Rabe zu sein? Und ich weiß dann noch nicht mal, wie ich die Leiche meines Bruders zu verbergen habe? So wurde er von denjenigen, die bereuen. Ja, die Reue war da, aber ein Leben, das einmal genommen wurde, kann nicht mehr zurückgegeben werden. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Ja, das ist die Unantastbarkeit des Lebens. Wer das an einem begeht, ist so, als ob er alle Menschen getötet hätte, weil es einfach so eine abscheuliche und grausame Tat ist. Und wer es am Leben erhält, wer ein Menschenleben erhält und rettet, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Unsere Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen, danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde geblieben. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden, oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden, oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Ja, also Allah liebt eines gewiss nicht und das ist Fassad, die Unordnung, das Unheil, die Ungerechtigkeiten auf Erden zu verbreiten. Ja, was Allah liebt und will, ist der Frieden, die Sicherheit, die Ordnung, die Gerechtigkeit. Diese Dinge sind es, die Allah verbreitet sehen will. Außer diejenigen, die bereuen, bevor ihr Macht über sie habt. Also die Strafe ist an sich so, für die, die Krieg führen gegen Allah und auf der Erde Unheil stiften, was wir eben gelesen haben. Aber trotzdem bietet Allah hier eine Ausnahme an, für diejenigen, die bereuen, bevor ihr Macht über sie habt. So wisset, dass Allah allvergebend und barmherzig ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und trachtet nach einem Mittel zu ihm und müht euch auf seinem Weg ab, auf dass es euch wohl ergehen möge. Ja, ayyuhalladhina amanu taqullah wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Und diese Al-Wasila, dieses Mittel zu Allah, danach soll man trachten. Und das bedeutet auch, dass man sich bemühen soll. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. Und bemüht euch, müht euch ab, macht, was ihr könnt, um Allahs Zufriedenheit zu erlangen. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und darin ist das Wohlergehen und der Erfolg auf diesem Weg zu finden. Ja, das bedeutet also nicht, das Mittel zu Allah zu suchen, dass man selber gar nichts tut, wirklich noch nicht mal die Pflichten gegenüber Allah versucht zu erledigen und sich dann auf die Frömmigkeiten anderer bemüht und sagt, mach du Dua und mach du Dua. Ja, das kann man auch machen, aber es ist immer auch erforderlich, dass man sich selber auch Taqwa hat vor Allah, sich bemüht auf Allahs Weg, jeder nach seinem Maß, jeder nach seinem Gelingen und dann auch die Mittel zu Allahs Nähe sucht. Und das sind die guten Taten und die Aufrichtigkeit unter anderem, was uns Allah näher bringt. Gewiss, wenn diejenigen, die ungläubig sind, alles hätten, was auf der Erde ist und noch einmal das Gleiche dazu, um sich damit von der Strafe des Tages der Auferstehung loszukaufen, würde es nicht von ihnen angenommen werden und für sie gibt es schmerzhafte Strafe. Sie wollen aus dem Höllenfeuer herauskommen, aber sie werden nicht aus ihnen herauskommen und für sie gibt es beständige Strafe. Der Dieb und die Diebin trennt ihnen ihre Hände ab, als Lohn für das, was sie begangen haben und als ein warnendes Beispiel von Allah. Allah ist allmächtig und allweise. Ja, über diese Gesetzmäßigkeiten, wann und welche Umstände dazu führen, dass diese gesetzesmäßige Strafe angewandt wird. Darüber sind Bücher geschrieben worden. Das füllt Bücher. Darauf wollen wir gar nicht eingehen, weil wir dem Thema nicht gerecht werden würden. Hier ist, um die Aya zu verstehen, hier wird also gesagt, der Dieb, wenn er also als Dieb feststeht, unter bestimmten Umständen, die auch, wie gesagt, benannt werden müssen, dann wird er auf diese Art und Weise bestraft. Und der Grund dafür ist vor allem natürlich die Strafe für diesen Dieb und auch vor allem das Abschrecken aller derjenigen, die vielleicht eine solche Tat auch im Herzen getragen und geplant haben. Ja, weil das Mitleid auch vor allem, Allah ist barmherzig und wir sollen mitleidige Menschen sein, aber vor allem auch mit denen, die Opfer solcher Untaten sind. Ja, also um die abzuschrecken, im Vorhinein schon, die solch eine Tat vielleicht geplant haben. Ja, und in einer solchen Gesellschaft, wo das Mitleid eher mit dem Dieb als mit dem Opfer ist. Dort ist natürlich aus unserer islamischen Sicht her, dort ist natürlich auch die Gefahr, dass solche Verbrechen vielleicht sogar noch gefördert oder auch leicht gemacht werden. Und das Opfer hat nun mal auch gewisse Menschenrechte, die auch gewahrt werden müssen. Wer aber bereut, nachdem er Unrecht getan hat und das wieder gut macht, Allah nimmt seine Reue gewiss an. So nimmt Allah seine Reue gewiss an. Allah ist allvergebend und barmherzig. Weißt du nicht, dass Allah die Herrschaft über die Himmel und die Erde gehört? Er straft, wen er will, und vergibt, wem er will. Und Allah hat zu allem die Macht. Ja, das ist Allahs alleinige Entscheidung. Er bestraft, wen er will, und er vergibt, wem er will. Ja, darin hat kein Mensch mitzureden. Auch wenn wir uns manchmal anmaßen und meinen, wir könnten über die Herzen anderer Menschen schon ein Urteil abgeben. Ja, dieses Urteil gebührt alleine, einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala. O du Gesandter, lasse dich nicht durch jene traurig machen, die im Unglauben dahin eilen. Unter denen, die mit ihren Mündern sagen, wir glauben, während ihre Herzen nicht glauben. Und unter denjenigen, die dem Judentum angehören. Unter ihnen gibt es manche, die auf Lügen horchen, die auf andere Leute horchen, die nicht zu dir gekommen sind. Ja, damit ist das Spionieren und Ausspionieren, falsche Informationen verbreiten, das Aushorchen, das gar nicht lernen wollen, nicht deswegen zu dir in die Gemeinschaft kommen, sondern solche Worte, solche Aussagen suchen, die sie dann rausgehen und aus dem Kontext gerissen herum verbreiten, damit ihr in einem schlechten Licht dargestellt werden könnt. Ja, die aus im Namen der Aufdeckung falsche oder Kontext aus dem Kontext gerissene Aussagen verbreiten. Ja, alles um falsche Propaganda, Lügen etc. zu verbreiten. Ja, von diesen lasse dich nicht traurig machen, die nicht zu dir gekommen sind. Sie verdrehen den Sinn der Worte, nachdem sie an ihrer richtigen Stelle waren und sagen, wenn euch dies gegeben wird, dann nehmt es an. Wenn euch dies aber nicht gegeben wird, dann seht euch vor. Also die haben eigene Kriterien für das Akzeptieren von Wahrheit. Sie wollen nur bestimmte Sachen folgen, alles andere ist für sie dann nicht erheblich, auch wenn es sehr wahr und sehr wahrhaftig ist. Und das wird hier verurteilt. Wen Allah der Versuchung aussetzen will, für den wirst du gegen Allah nichts auszurichten vermögen. Das sind diejenigen, deren Herzen Allah nicht reinmachen wollte. Schande gibt es für sie im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Ja, weil letztendlich alle Bemühungen von Propaganda, falsche Lügen, Nachrichten, all dies, letztlich Wahrheit ist Wahrheit. Ja, und wenn die Sonne auch kurz von Wolken überschattet wird, das vermindert nicht den eigenen Glanz der Sonne. Ja, und deswegen soll man so etwas nicht fürchten. Sie, die auf Lüge horchen und die darauf aus sind, unrechtmäßig Erworbenes zu verschlingen. Wenn sie zu dir kommen, so richte zwischen ihnen oder wende dich von ihnen ab. Ja, hier wird also dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die Wahl gelassen. Wenn du dich von ihnen abwendest, werden sie dir keinen Schaden zufügen. Wenn du aber richtest, dann richte zwischen ihnen in Gerechtigkeit. Zwischen wen? Ja, das sind die, die eben mit all diesen Mängeln an Charakter und Mängeln an Benehmen beschrieben wurden. Wenn der Gesandte zwischen ihnen richtet, dann soll er trotz all dem in Gerechtigkeit richten. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Wie aber können sie dich richten lassen, während sie doch die Tora haben, in der das Urteil Allahs enthalten ist, und sich hierauf nach alledem abkehren? Diese sind doch keine Gläubigen. Gewiss, wir haben die Tora hinabgesandt, in der Rechtleitung und Licht sind, womit die Propheten, die sich Allah ergeben hatten, für diejenigen, die dem Judentum angehören, walten. Und so auch die Leute des Herrn und die Gelehrten, nach dem, was ihnen von der Schrift Allahs anvertraut worden war und worüber sie Zeugen waren. So fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet mich und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Und wir haben ihnen darin vorgeschrieben, Leben und Leben, Auge um Auge, Nase um Nase, Ohr um Ohr, Zahn um Zahn und auch für die Verwundungen, für Wiedervergeltung. Wer es aber als Almosen erlässt, für den ist es eine Sühne. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungerechten. Ja, also die sich abwenden, und wie vorher gesagt wurde, die zuhören, aber nur um es dann zu verdrehen und es anderen zu berichten in ihrer verdrehten und mit Lügen gemischten Form. Ja, das sind die, die sich von Allahs Hukum und Herrschaft abwenden. All dies ist also Unrecht bei Allah. Und wir ließen auf ihren Spuren Isa, den Sohn Maryams, folgen, das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm offenbart war. Und wir gaben ihm das Evangelium, in dem Rechtleitung und Licht sind, und das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm offenbart war, und als Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Und so sollen die Leute des Evangeliums nach dem walten, was Allah darin herabgesandt hat. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Frevler. Und wie gesagt, ja, wir sind wieder in Fahm al-Quran-Kurs. Hier wird die Ayat werden hier kurz erläutert. Die Ayat, die lange Erläuterung brauchen und dem man dementsprechend in der kurzen Zeit nicht gerecht wird, die lesen wir einfach. Ja, ich weiß, da entstehen manchmal viele Fragen im Kopf. Was heißt das jetzt? Ja, Allah möge uns die Möglichkeit geben, einen längeren Kurs zu machen, inshallah, der schon in Planung ist. Und dann werden all diese Fragen auch, inshallah, so gut es geht, beantwortet werden. Und wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, das zu bestätigen, was von dem Buch vor ihm offenbart war und als Wächter darüber. Ja, das heißt, der Koran, der als letztes offenbart wurde, nach Evangelium, nach der Tora, der in sich beinhaltet das, was an den früheren Büchern an Gutem drin stand und das, was auch verloren gegangen ist, wurde wieder in dieses Buch aufgenommen und bewahrt. Ja, das ist also das letztendliche Buch, was die letztendliche bis zum Tag der Auferstehung geltende Gesetzmäßigkeiten uns gibt. Und das ist die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Allah ihm gegeben hat. Und Allah hätte all das auch vom ersten Tag an schon offenbaren können. Aber so hat er es nach und nach offenbart. Und das ist auch eine Prüfung von Allah. Und er schaut, wer bereit ist, von dem immer wieder zur Wahrheit zu kommen, egal wann und wo sie dann von Allah ihm gegeben wurde. So richte zwischen ihnen nach dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat und folge nicht ihren Neigungen entgegen dem, was dir von der Wahrheit zugekommen ist. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und wenn Allah wollte, hätte er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber es ist so, damit er euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe. So, also was ist zu tun? Prüfung ist da, diese verschiedenen Wege sind alles da. Worauf sollen wir uns vor allem konzentrieren? So wetteifert nach den guten Dingen. Ja, wetteifern im Tun von rechtschaffenen Taten. Zu Allah wird euer aller Rückkehr sein und dann wird er euch kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Ja, also nicht streiten und beschuldigen und versuchen, Unveränderliches zu ändern. Manche Dinge sind nun mal so. Ja, wie gesagt, da sind noch einige Details, die man noch sagen müsste. Hier grob festhalten, was darf auf keinen Fall vernachlässigt werden? Gutes tun, im Guten wetteifern. Und so richte zwischen ihnen nach dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat und folge nicht ihren Neigungen, sondern sieh dich vor ihnen vor, dass sie dich nicht der Versuchung aussetzen, abzuweichen von einem Teil dessen, was Allah zu dir als Offenbarung herabgesandt hat. Doch wenn sie sich abkehren, so wisse, dass Allah sie für einen Teil ihrer Sünden treffen will. Viele von den Menschen sind fürwahr Frevler. Ja, also treffen will und zwar im Diesseits schon treffen will. Ja, das Abkehren ist quasi schon ein Getroffensein von Allah, nicht die Fähigkeit haben, der Rechtleitung zu folgen. Ja, das sehen wir also, manche Sünden werden im Jenseits ja eh bestraft, aber manche davon, für manche von den Sünden wird man schon im Diesseits getroffen. Begehren Sie etwa das Urteil der Unwissenheit, der Jahiliyyah? Wer kann denn besser walten als Allah für Leute, die in ihren Glauben überzeugt sind? Ja, die Jahiliyyah ist die Zeit von vor Islam. Die Jahiliyyah, die Zeit der Unwissenheit, was beschreibt man damit? Die Zeit, die vor dem Islam war, das war die Zeit der Jahiliyyah, der Unwissenheit. Ja, also rückständig und unwissend und ist nicht die Zeit nach Islam und im Islam, nein, sondern aus islamischer Perspektive ist das rückständig und unwissend, was vor dem Islam war. O, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherren. Sie sind einer des anderen Schutzherren. Und wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Ja, einer also, der euch Böses will und der euch schaden will. Hier mit solch einem soll man dann nicht eine solch intime Beziehung pflegen, dass man ihn zu Schutzherren sogar nimmt. Ja, da sagt Allah, seid auf der Hut, um euch zu schützen, um euch Schaden abzuwehren. Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Und so siehst du diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sich ihretwegen beeilen. Sie sagen, wir fürchten, dass uns eine Schicksalswendung treffen wird. Ja, also diejenigen, die Heuchler waren, die eilen zu diesen Menschen und unter dieser Ausrede und Vorwand, wir fürchten, dass uns eine Schicksalswendung treffen wird. Aber vielleicht wird Allah den entscheidenden Sieg oder eine Anordnung von ihm herbeibringen. Dann werden sie über das, was sie in ihrem Innersten geheim gehalten haben, Reue empfinden. Und diejenigen, die glauben, werden sagen, sind dies diejenigen, die bei Allah ihren kräftigsten Eid schworen, dass sie wahrlich mit euch seien? Also die schworen Loyalität? Ihre Werke sind hinfällig, so dass sie nun Verlierer geworden sind. Ja, also in Zeiten, wo es wichtig ist, auch auf Gefährten vertrauen zu können, wo dann solche Menschen Mangel an Loyalität beweisen, das ist natürlich ein großes Unheil für jede Gemeinschaft. Und Allah warnt also hier, dass sowas gibt es in Gemeinschaften, vor sowas muss man auf der Hut sein, obwohl wir nicht dazu erzogen werden, schlecht über andere Menschen zu denken. Ja, wir sollen also guten, nicht argwöhnisch sein, das ist eigentlich nicht die islamische Erziehung, aber hier, um Schaden von uns abzuhalten, vor allem in brenzligen Situationen, wo wir vielleicht einem Plan oder einem Angriff zu Opfer fallen können, dort wird hier gewarnt. O, die ihr glaubt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt, so wird Allah Leute bringen, die er liebt und die ihn lieben. Bescheiden gegenüber den Gläubigen, mächtig auftretend gegenüber den Ungläubigen. Mächtig auftreten bedeutet hier, dass sie feststehend, standhaft in ihren Prinzipien sind. Ja, dass sie nicht, was ihre Grundprinzipien angeht, dass sie darin nicht kompromissbereit sind. Obwohl kompromissbereit sein eigentlich ein positives Wort ist, aber wenn es die Grundprinzipien angeht, dann kann es auch schnell zu einer Art von Heuchelei führen. Ja, und deswegen hier mächtig auftretend gegenüber den Ungläubigen und die sich auf Allahs Weg abmühen und nicht den Tadel des Tadlers fürchten. Das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er will. Allah ist allumfassend und allwissend. Ja, also Allah benötigt uns nicht. Er kann einfach uns ersetzen und andere bringen, die all diese Qualitäten haben, die Allah hier gerade gelobt hat. Ja, und nochmal, das mächtig auftreten bedeutet nicht, dass man frech, charakterlos, ungerecht und gemein ist, sondern dass man selbstbewusst, stark, feststehend, standhaft an den eigenen Prinzipien festhält, dafür einsteht, dazusteht und sich dabei nicht korrumpieren oder auch bestechen lässt, was diese Dinge angeht. Ja, also dass man aus der Wahl gläubig ist. Und auch Laumatul La'im, den Tadel, und der entsteht natürlich, wenn man für die Wahrheit und Gerechtigkeit einsteht, dann gibt es immer jemanden, der nicht damit zufrieden sein wird und dich dazu beschuldigen und sich darüber beklagen wird, dass man diese Dinge dann auch furchtlos hinnimmt und sagt, nein, diese Dinge sind mir so viel wert, dass ich dafür trotz allem einstehe. Euer Schutzherr ist allein Allah und auch sein Gesandter und diejenigen, die glauben, die das Gebet verrichten, die Abgabe entrichten und zu den sich Verbeugenden gehören. Und hier wird Raki'in, also die Wahum Raki'un, die Verbeugenden, wird nach dem Gebet, weil Ruku, die Verbeugung, ist auch ein Teil des Gebets. Wenn es hier aber nach dem Gebet nochmal extra erwähnt wird, dann steht es vor allem auch für die Demut, die zu den Demütigen gehören. Ja, das sind alles diese Eigenschaften, das sind eure Awliya, der Schutzherr ist allein Allah, Gesandter und diejenigen, die diese Qualitäten besitzen. Und wer sich Allah zum Schutzherrn nimmt und auch seinen Gesandten und diejenigen, die glauben, gewiss, die Anhängerschaft Allahs wird der Sieger sein. Ja, und die Demut nochmal ist hier ganz wichtig, weil manchmal ist so, wenn wir anfangen, den Dien zu praktizieren, dann entsteht so ein bisschen so eine bestimmte Arroganz, dass jetzt, wir haben es ja verstanden. Wir praktizieren ja, guck mal auf die ganzen armen anderen Menschen. Ja, man schaut so ein bisschen herab auf die anderen Menschen, man nimmt sich so das Recht heraus, weil man ja selber praktiziert. Und deswegen die Demut, nie vergessen, dass egal wie viel wir tun, wir werden niemals genug tun, um sicher zu sein, dass Allah unsere Taten akzeptiert, dass wir sicher sind, dass wir zu denjenigen gehören, denen es wohlergehen wird. Wir werden immer die Furcht auch haben müssen, dass Allah uns trotzdem, trotz all den Mängeln, die wir mitbringen, sogar Mängel in unseren guten Taten, die wir tun, dass Allah eine Huld uns erweist, wenn er uns akzeptiert und uns auch noch dafür belohnt. Ja? Deswegen mit dieser bisschen Arroganz entsteht dann auch eine gewisse, ja, wir haben alles verstanden, Frömmigkeit ist das, was wir tun. Ja, da entsteht halt auch eine gewisse Härte und man ist nicht mehr elastisch und flexibel. Und Allah sagt hier nochmal deutlich, dass Allah ist Wali von denjenigen, die diese Qualität, unter anderem Demut, besitzen. Ja, die nicht ihre Frömmigkeit benutzen, um sich über andere zu erheben und Härte des Herzens zu zeigen. Gewiss, die Anhängerschaft Allahs wird der Sieger sein. O, die ihr glaubt, nehmt nicht diejenigen, die sich über eure Religion lustig machen und sie zum Gegenstand des Spiels nehmen von denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde und die Ungläubigen zu Schutzherren. Ja, solche, die also die Religion zum Gegenstand der Belustigung nehmen, das ist etwas, was uns, da ist die Grenze, solche können wir nicht zu Schutzherren nehmen. Und fürchtet Allah, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr zum Gebet ruft, machen sie sich darüber lustig, ja, über den Adhan. Ja, da war eine bestimmte Begebenheit, wo manche Leute sich darüber lustig machten, als jemand Adhan machte, und nehmen es zum Gegenstand des Spiels. Dies, weil sie Leute sind, die nicht begreifen. Ja, das ist also eine ganz wichtige Botschaft hier. Nicht begreifen, la ya'aqilun, den Verstand nicht benutzen, Unvernünftigkeit zeigen. Das ist die Qualität desjenigen, der sich darunter hinreißen lässt, sich lustig zu machen. Sich lustig zu machen, unernsthaftes Benehmen, lächerlich machen von anderen, ja, ob Muslim oder nicht Muslim. So benimmt sich jemand, der seinen Verstand nicht benutzt, der keine Vernunft besitzt. Ja, über Kulturen, Traditionen, ja, irgendetwas. Ein seriöser Mensch wird so etwas nicht tun. Ja, und deswegen haben wir auch alle auch schon oft, wenn wir gerecht denkend betrachten, haben wir alle schon erlebt, dass es dann auch unter solchen, also Nicht-Muslimen, immer welche geben wird, diejenigen, die sich dazu hinreißen lassen, sich zu belustigen und anderes lächerlich zu machen, die diese versuchen aufzuhalten. Ja, weil es einfach zum verständigen Benehmen gehört, dass man so etwas nicht tun. Deswegen ist es auch eine Eigenschaft der Munafiqin, haben wir im Koran gelesen, dass sie beschrieben werden als Mustahzi'un, solche, die sich lustig machen. Ja, und man kann fragen, warum fasst Allah solche Menschen nicht sofort? Warum bestraft er nicht sofort, wenn sie so eine Untat begehen? Aber Allah sagt im Koran, وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, und er lässt sie, er gibt ihnen Frist, in ihrem Frevel, in ihrer Rebellion, in ihrer Tyrannei blind umherzuwandern. Ja, also er lässt ihnen eine Frist. Das heißt aber nicht, dass er mit ihrem Benehmen zufrieden ist, sondern letztendlich werden auch diese Sünder gefasst werden.